Ja, alles Gute, Matze, zum Geburtstag. Und von uns beiden. Wäre am liebsten heute im Studio gewesen. Dafür hat er uns von diesem wunderbaren Text dargelassen. Auch den können wir gerne nochmal thematisieren. Ja, und außerdem hatten wir noch mehr Musikwünsche inzwischen bekommen. Und zwar wurde sich der Wahlkampfsong der CDU gewünscht. Den werden wir auch im Folgenden spielen, aber aus Ausgewogenheitsgründen erstmal eine seriöse Partei, nämlich die Partei. Die Partei. Die haben eine Schulhof-CD in guter Tradition, guter demokratischer Tradition, könnte man glaube ich an dieser Stelle sagen, herausgebracht. Und von dieser CD hören wir den Song Bela B., keine Zeit, der auch für uns eine Überraschung sein wird. Genau, und bevor wir das alles tun, dann doch nochmal die Studiennummer, denn wie sollt ihr haha hier anrufen, wenn ihr die Nummer gar nicht habt? In unserer unendlichen Arroganz waren wir davon ausgegangen, dass sich die jeder schon längst hinter die Ohren geschrieben hat, weil man ja ständig bei Radio Unhört anrufen kann, das nur fast niemand weiß. Die Nummer ist 06421 961992. Und wie bei jeder wichtigen Nummerndurchsage wiederhole ich nochmal 06421 961992. Und jetzt viel Spaß mit Bela B. Der ein ziemlich langes Intro zu haben scheint. Wir werden herausfinden, ob da noch was kommt. Schau doch mal, ob der Player überhaupt auf laut ist. Ja, Bela B. lässt auf sich warten. Dann hören wir wohl so lange dennoch zuerst den CDU-Wahlkampfsong. Ich kann noch nicht garantieren, dass wir dreieinhalb Minuten durchhalten. Ich freue mich aber schon richtig. Auf geht's. An jedem neuen Gewidmet Tag. Gewidmet dem Paul Valentin. Und Angela Merkel. Weit. das war zuerst von der Schulhof-CD der Song Keine Zeit von Bela B. Wir haben erst beim danach gemerkt, was eigentlich die Partei mit Inhalte überwinden meint. Wir hören nochmal kurz in den Song Keine Zeit der Partei, die Inhalte überwinden möchte, rein. Und zwar jetzt. Habt ihr es gehört? Ja. Großes Stück. Okay. Geil, oder? Weil das, wie uns gerade sozusagen die Messe gesungen wurde, oder eben auch nicht, hat Bela B. Das mal selbstwörtlich genommen mit Keine Zeit, wie sein Titel ist, und hat einfach nichts produziert und die haben einfach einen 4-Minuten-Track leer aufgepackt. Sehr geil. Das muss Kunst sein. Und auch wenn es jetzt so klingt, als hätten wir es vorher geplant, wir haben es wirklich nicht gewusst und haben uns genauso verarscht wie euch. Das ist live.